começando mais um Santa Demo. Hoje, dia que a gente não sabe qual, porque o programa, como já comentado na última semana, o programa tá em recesso. Então, por causa da Copa, devido à Copa, a gente vai fazer programas com temática dos grupos da Copa. E também a gente tem que se apresentar, né? Eu sou o Leonardo Cortez e essa é a Laísa Sardigli. Nós estamos apresentando o Santa Demo. Lembrando, né? Sempre válido, claro que a gente não vai estar passando pelas redes sociais agora, mas quem quiser dar uma olhadinha, nosso Facebook é facebook.com/santademo. Nosso Twitter é santademo também. Também podem nos procurar por www.ufsm.br/santademo. Nosso e-mail é santademo800am@gmail.com ou pelo nosso WordPress, que é santademo.wordpress.com. Então, como já comentado, o programa é temático de grupos da Copa. No programa anterior, que foi ao ar na semana passada, a gente falou sobre o grupo H e o grupo G. Sim. E hoje nós temos o grupo E e o grupo F. Então a gente está trazendo bandinhas, coisas desconhecidas, sons desses países que estão participando da Copa. Não ficar tão fora, né? Dos mais até um pouquinho conhecidos de cada país, mas que também não são conhecidos aqui no Brasil. E um pouquinho underground no país deles também. É, digamos que em alguns países é meio difícil achar underground, assim. Porque eles já são underground. Tem uns países que são intrinsecamente underground, tipo Bósnia. Tem umas coisas que a gente não consegue achar na Bósnia. Só o Marcelo Diné consegue achar. Não vamos entrar em questão. Então, começando hoje pelo grupo E, que são os países Suíça, Equador, Honduras e França. Que eu não sei quando jogarão, mas algum dia dessa Copa jogarão. Que acho que vai dar a França, né? Deu de... Tá, vamos deixar pros bolões da vida. Tá bom. Tá, então pro grupo E, a gente vamos falar primeiro da Suíça, que a banda que representa é a Baby Jail. Baby Jail, que vem desde bastante tempo, é uma banda conhecida do punk suíço. A banda surgiu em 85 e eles fazem pop rock, também fan punk. Como eles se denominam fan punk? O massa deles é que eles põem um pouquinho desse aspecto da polka na música deles também. Eu acho massa, principalmente essas bandas de países europeus, principalmente mais pro lado, próximo da área oriental da Europa, assim, tem um pouco dessa veia polka, mais tradicional. A banda se separou em 94, né, eles ficaram um tempão fora, e em 2012 eles retornaram. Então eles estão produzindo coisas ultimamente e fazendo turnês. E eles fazem parte dessa aura punk, assim, umas bandas punk conhecidas da Suíça. Então, agora a gente vai ovar. Vamos ouvir, então, Rapper's Wheel. Depois a gente vai ouvir Schwamme Dint. E a última música que a gente vai ouvir do Baby Jail é Tubel Trophy. Antes de tocar, perdão aqueles que compreendem se a gente estiver falando alguma coisa errada. É, desculpa mesmo. Então, vamos tocar os sons aí. Laufen mal durch Bahnhofstrasse, seh bis am Paradeplatz, weiter über Münsterhof, Bellevue und dann wieder zurück. Merkst es bald, dass etwas stört, etwas so weh tut, wenn man's hört. Bleibst am wirklich Platz mal stehen, ist überall so helle St. Gallen steht schon Trapperswil, Trapperswil, Trapperswil, und bei uns hat's auch schon viel. St. Gallen steht schon Trapperswil, Trapperswil, Trapperswil, dieser Ziel fällt immer viel. St. Gallen! Das Kreisbüro und das Arbeitsamt, längstens nicht mehr in Zürcher Hand. Stadtregierung und auch die Schmier sind schon völlig infiltriert. Auch wenn du schnell gehst vom Posten, überall Spitzen aus dem Posten. Sogar der Kontrolleur im Tram kommt aus dem St. Galler Land. St. Galler steht schon Trapperswil, Trapperswil, Trapperswil, und bei uns hat's auch schon viel. St. Galler steht schon Trapperswil, Trapperswil, Trapperswil, dieser Ziel fällt immer viel. St. Galler! Der Zürichsee heißt Zürichsee, Rapperswil. Rapperswil ist am Zürichsee und Stadt Zürich auch noch geben. Im Rapperswil wieder rein, St. Gallen auf St. Gallen zurück. Eine grosse Mauer im Toggenburg, wenn's dann noch nicht Ruhe geben wollen, dann jagen wir's im Bodensee. St. Gallen steht schon zu Rapperswil, zu Rapperswil, zu Rapperswil, und bei uns hat's auch schon viel. St. Gallen steht schon zu Rapperswil, zu Rapperswil, zu Rapperswil, wie so Ziel sei nicht mehr viel. St. Gallen, Gallen. Es sechs Stier da, es müsste mehr Schmier haben und weniger Goldkette. Dabei ist es einfach ein bisschen lauter als Sleimbach und glätter als Salzstätte. Niemand trägt sich auf, wenn die Scheiben zittert. Es ist doch nur ein Flugzeug oder es gewittert. Nur Lampen und Lärme, man hört niemand schwärmen von sonnigen Wohnungen. Dabei sind wir quasi streng geografisch der Norden von Zoliken. Glück und Liebe kann man nicht erzwingen. Aber ab und zu ein Blümli kann man bringen. Und wenn der Radio kaputt ist, kann man singen, vor allem Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Zum Krieg und Gölen und Lampen go ölen, musst du bis ins Dörf fliegen. Eine Ecke zum Tanzen und Bar auf der Ranze, das kannst auch schon die Steppach haben. Niemand trägt sich auf, wenn mal kein Tram mehr fährt. Dann geht man zu Fuss und hat vielleicht 80 Franken gespart. Glück und Liebe kann man nicht erzwingen. Aber ab und zu ein Blümchen kann man bringen. Und wenn der Radio kaputt ist, kann man singen. Vor allem Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Im Garten, man muss nicht lang warten, wenn man ein Rugel will. Der Jürg und der Hugo, der Türk und der Jugo haben alle einen Kugelgrill. Man sieht vielleicht auch Palmen und Orangenbäume, wenn man die Nacht nicht nur von Schwammedingen träumt. Glück und Liebe kann man nicht erzwingen. Aber ab und zu ein Blümli kann man bringen. Und wenn der Radio kaputt ist, kann man singen. Vor allem Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Schwammedinge. Um was es geht. Es ist einmal ein Double-Zieh. Es ist ein Wahl ein Double gsi und ein Beiz voll besoffene. All haben geschrien, Double, mach doch mit bei dieser Trophy. Er ist auf den Tisch gestiegen, stolz und ganz alleine. Er hat gerufen, ja, den offen, Gang ist schon gut zeigen. Er hat noch ein Bier bestellt und man hat ihn hören sagen. Er sei auch im Urwald jedem Neger überlegen. Es ist einmal ein Double gsi. Es ist einmal ein Double gsi. Es ist einmal ein Double gsi, der ist im Flugzeug gestartet. Und wo er gelandet ist, da hat sein Team schon auf ihn gewartet. Er ist fast wie ein König in ein grosses Auto gestiegen. Und seine Helfer haben den Proviant in den Rucksack gebiegen. Tagelang sind sie gefahren bis ans Ende der Welt. Und dann haben sie ihn dort gelassen, ohne Pass und ohne Geld. Es war einmal ein Double gsi, der ist am Boden gekrochen. Es hat ihm jemand das letzte grosse Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel rumgelaufen. Endlich hat er in dem Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er hat gerufen, jetzt will ich heim, so etwas ist kein Spass mehr. Aber die Soldaten haben noch gesagt, wir würden gerne mal ihren Pass sehen. Die Double-Trophy hat nicht nur zum Spass so viel Strophen. Jeder Double soll's begreifen und auch Philosophen. All ihr Double, die mit euren Double-Sprüchen hausieren. All ihr Double, ihr, die jedem Double nachmarschieren. Steht mal in Scheisse und am Griff, was hat den Ziehender. Wenn ihr nicht mehr da seid, dann vermisst euch nämlich niemand. Bem, voltando, vocês acabaram de ouvir a banda Baby Jill representando a Suíça nesse grupo E. E os sons que vocês ouviram foi... Tobel Trophy, antes a gente ouviu Schwamedendi e antes a gente ouviu Rapper's Will. Não faço a mínima ideia do que seja, mas são bons. Agora, na banda outro país do grupo E, o Equador, a gente trouxe uma banda de ácido, punk rock ácido. Punk rock. Punk rock ou... Elas se denominam ácidas? Ácidas também. Elas punk fazem rock. Humor feminista e meio exagerado, assim, dentro do punk. Vamos entrar na questão da capa? Não, não vamos detalhar que tem um pênis na capa, nada demais. Mas a banda é de Guayaquil. O nome da banda é Las Ácidas. Las Ácidas. E elas têm um álbum lançado em 2012 que se chama Hasta Nunca Careverga. Hasta Nunca Careverga. Careverga. Tá? Fala com a língua nos dentes. Fala. E a gente trouxe ela, a gente achou bem massa. Elas ultimamente não andam produzindo muitas coisas, mas o EP é bem diferente, assim. E são músicas desse EP que a gente trouxe. Uhum. Então, primeiro, Ácida. E depois me das asco. Thank you. Vocês acabaram de ouvir Las Ácidas, que a gente tinha comentado. Com Medas Asco, e antes a gente ouviu Ácida. É, espero que vocês tenham gostado. O próximo país agora é Honduras. Nós trouxemos uma banda de grunge de lá. Uma banda de grunge de Honduras. Especificamente de Tegucigalpa. Viu? Só o Santa Demo pode proporcionar isso. De vez em quando. A banda se chama Interbium. Interbium? Interbium. Interbium. Nossa, cara, tem dois T aí, já trancou minha vida. E... é o do elemento químico. Sim, mas tem dois T's ali. Sim. Continua tendo. E a banda é bem recente, assim. É uma gurizada, ele já tem alguns álbuns lançados, mas as músicas que a gente trouxe hoje é do primeiro álbum deles. Então, as musiquinhas que vão tocar desse primeiro álbum é Velcro, Alma Rage e Embers Angst. Então, vamos tocar aí. there is no chance for me to get high. Tears life means no. Yeah!